ever heard. It's going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. Radio Auslandsdienst. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Auslandsdienst hier auf Radio Helsinki. Heute steht unser südlicher Nachbar Slowenien hier im Zentrum unserer Sendung. David Diefenthaler hat ein Jahr in diesem Land verbracht und was er so zu erzählen hat, das hören wir uns gleich an. Jetzt kommt aber der erste Song, hier ist Otroci Socialisma mit Vojak. Že od nekde gojil borbenost. In tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, hočem biti vojak. In tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, hočem biti vojak. In tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, hočem biti vojak. Das war Vojak Otroci Socialisma oder wie auch immer man das ausspricht. Otroci Socialisma. Genau, das hat jetzt schon gesagt David Diefenthaler, unser Gast heute aus Slowenien. Hallo. Beziehungsweise aus Wien eigentlich, aber er hat seine Gedenkliste in Slowenien verbracht. Genau. Und ja, für was steht dieser Song denn? Also der Song ist von einer Punkband aus den 80ern aus Slowenien. Mhm. Und Vojak, also der Titel von dem Song, man heißt Soldat. Und das ist eigentlich ist sehr eingängig und eintönig und es ist immer sehr, also es wiederholt sich die ganze Zeit und er singt eigentlich nur Into Jest Hochem Bit Vojak, das heißt so viel wie und ich will auch Soldat sein. Soldat, Soldat, Soldat. Und ich glaube, ganz am Ende ist noch Kajen Arobes Mann und das heißt sowas, was ist mit mir eigentlich falsch? Also das sind die einzigen drei Textbausteine, aus denen sie das ganze Lied zusammensetzt. Das heißt, der Text repräsentiert eigentlich auch gut das, was du gemacht hast, nämlich ich war Gedenkdienst. Nicht Soldat, aber genau. Also eben, es repräsentiert das, was du quasi, dieses Wechselspiel sozusagen. Es gibt doch auf Slowenisch kein Wort für Zivildienst oder Gedenkdienst. Man muss immer sagen, Heeresersatzdienst oder sowas. Also Ersatzdienst fürs Bundesheer halt. Mhm. Also passt ganz gut. Slowenien, das ist ein Reiseführer, beschreibt Slowenien als Leben auf der Sonnenseite der Alpen. Ich glaube, jeder Kärntner Touristenführer würde das auch so beschreiben. Das Leben in Kärnten. Ja, das stimmt. Also zwischen Kärnten und Slowenien gibt es ja ziemlich viele Gemeinsamkeiten, über das werden wir später noch sprechen. Und für uns ist heute im Zentrum eben, dass wir unseren Hörern quasi mitteilen, was sind so die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede zwischen Österreich und Slowenien, weil vor allem im Südösterreich gibt es ja viel, sagen wir mal, Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Ländern aufgrund der gemeinsamen Geschichte und genau die Geschichte des 20. Jahrhunderts, die wollen wir heute eben genauer beleuchten. David wird uns heute eben erzählen über seine Erfahrungen in Slowenien, das heißt, wieso er genau dieses Land ausgewählt hat, das interessiert mich eben besonders. Und dann auch natürlich seine Arbeit an der Einsatzstelle in Ljubljana und gleichzeitig auch, was die Geschichte Sloweniens im 20. Jahrhundert war und eben diese engen Verknüpfungen mit der österreichischen Geschichte. Beginnen wir aber wie immer mit unserem Blog Auslandsdienst, unserem Standardblog Auslandsdienst, zu informieren, worüber diese Sendung überhaupt handelt, wieso gibt es diese Sendung und so weiter. Der Auslandsdienst, und zwar Radio Auslandsdienst, ist ein Projekt des Vereins Auslandsdienst. Und zwar bietet das die Möglichkeit, dass man einen Ersatzdienst im Ausland absolvieren kann, in Form eines Zivildienstes, eines Sozialdienstes, eines Friedensdienstes. Es gibt auf allen Kontinenten Einsatzstellen, das heißt in Europa, in Asien, in Afrika oder Amerika. Man kann sich dann je nach Interesse für einen Gedenk-, Sozial- oder Friedensdienst entscheiden. Zuerst ein paar Worte zu diesem Gedenkdienst. Der Gedenkdienst befasst sich in erster Linie mit den Opfern des Nationalsozialismus. Das heißt, so wie David in Slowenien, kann man da mitarbeiten in Museen, Holocaust-Gedenkstätten und quasi ein bisschen Erfahrungen sammeln und quasi sich dort weiterbilden auch und Bildung weitergeben. Der Sozialdienst gliedert sich in drei Aufgabengebiete. Und zwar diese drei Aufgabengebiete sind die Bildungsprojekte, Umweltprojekte und die medizinische Betreuung. Und zu guter Letzt haben wir noch den Friedensdienst. Die Friedensdiener arbeiten an Projekten, die der Sicherung des Friedens in Krisengebieten gewidmet sind. Man versucht hier die Menschen zu unterstützen, damit diese Menschen in Frieden leben können. Der gesamte Verein arbeitet auf ehrenamtlicher Tätigkeit. Das heißt, die arbeitet freiwillig von denen erbracht, die ins Ausland gehen wollen. Und oder von denen, die den Auslandsdienst bereits beendet haben, beziehungsweise gerade im Ausland sind. Auch bei der Mitarbeit kann man auf seine persönlichen Interessen eingehen. Es gibt verschiedene Referate, zum Beispiel das BR-Referat. Von diesem Verein, von diesem Referat aus wird eben dieses Projekt organisiert. Oder es gibt auch andere Referate, das Übersetzungsreferat, das Webreferat und so weiter. Also lernt man einiges Neues dazu, zum Beispiel wie man Dinge einteilt, wie man Konferenzen hält und so weiter. Die Mittwochskonferenzen sind auch der wichtigste Part des öffentlichen Lebens, sagen wir so, des Vereins. Und zwar finden diese jeden Mittwoch von 19:30 bis 21:30 statt. Neue Info, es ist nicht mehr jede Woche, sondern jetzt alle zwei Wochen. Das ist jetzt ganz neu seit diesem Jahr. Weiteres, zusätzlich zu diesen Mittwochskonferenzen, gliedert sich der private Aufbau in sogenannte Landesreferatstreffen. Das heißt, das sind Treffen, wo man sich einmal im Monat trifft und über das Aktuelle des Bundeslandes berichtet, sich austauscht und so weiter. Wenn ihr auch Interesse habt, so einen Auslandsdienst zu absolvieren, dann könnt ihr ganz einfach auf www.auslandsdienst.at gehen. Dort sind alle möglichen Gedenkdienststellen, Sozialdienststellen und Friedensdienststellen aufgereiht und man erhält Hilfe von einem Tutor, der einem bei Fragen weiterhilft. Und da gleich einmal meine Frage an dich. Woher hast du von der Existenz eines Auslandsdienstes erfahren? Von der Existenz des Vereins habe ich erfahren über meinen Cousin, der auch Auslandsdienst gemacht hat. Der war 2011 und 2012 war der in Krakau in Polen und hat dort in einem Museum gearbeitet. Und ich habe ihn dort mal besucht und ja, es hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also es war sehr cool, was er dort gemacht hat und womit er eigentlich seinen Zivildienst bzw. sein Bundesheer, seinen sechsmonatigen Bundesheeraufenthalt irgendwie ersetzt hat. Und zwar mit einem einjährigen Dienst irgendwie in Krakau. Und das hat mich irgendwie ziemlich scharf gemacht, den Gedenkdienst. Und wieso ausgerechnet Slowenien? Das ist immer die populärsten Stellen, sind ja zum Beispiel USA. Naja, populär ist meistens USA, London, ja, genau. Paris. Den angloamerikanischen Raum generell. Genau. Wieso hast du ausgerechnet Slowenien gewählt? Ein doch so nahes Land. Stimmt, das ist eigentlich nicht so weit weg. Aber es ist nicht ganz so arg, wenn man nach Deutschland geht. Also aus südösterreichischer Sicht ist es das Nächste. Das stimmt, aus südösterreichischer Sicht ist es sehr naheliegend. Aber ich finde trotzdem, dass die ganzen Länder am Balkan bzw. im Osten von Österreich extrem wenig irgendwie in unseren Köpfen so drinnen sind, weißt du, weil wir haben noch in der Schule, also niemand von uns lernt wirklich irgendwie Ungarisch oder Slowakisch oder Slowenisch. Und deswegen, ja, mich hat das einfach fasziniert, irgendwie in ein Land zu gehen, das ein bisschen abseits ist und das auch nicht so weit weg ist und wo man sich auch das Leben eher leisten kann als in Paris zum Beispiel. Also es war auch bei mir ein bisschen eine finanzielle Frage. Konntest du vorher Slowenisch oder hast du das erlernt? Oder also, woher gab es dann Bezug zu Slowenien eben? Ja, ich habe da schon einen Bezug. Also mein Großvater ist aus Slowenien ursprünglich. Aber ich konnte nicht Slowenisch vorher. Also das ist deswegen, weil mein Vater mit mir nicht Slowenisch gesprochen hat, wie ich klein war oder wie ich ein Kind war. Und mich hat das immer ein bisschen umgetrieben und ich wollte auch Slowenisch lernen schon immer. Aber es hat mir irgendwie dann im Endeffekt dieser finale Anreiz gefehlt. Und deswegen, das war auch einer der Gründe für meine Entscheidung für Ljubljana. Und das hast du vorher schon gelernt oder bist du ohne Kenntnis? Nein, also ich habe vorher so einen Kurs gemacht auf der Volkshochschule, aber das war nur ein Semester und das war jetzt nicht so, ja, es war schon ganz praktisch für so erste Grußformeln und so Sachen, aber das war es auch schon eigentlich. Also es ist eher ein Sprung ins kalte Wasser gewesen. Aber ich war dann ziemlich schnell auf der Uni eingeschrieben und so. Und habe dort einen Sprachkurs gemacht und dann ist es schon viel leichter gegangen mit der Sprache. Mit 20.000 Quadratkilometer ist Slowenien nur etwas größer als das österreichische Bundesland Niederösterreich. Wo das Land so klein ist, gibt es dort umso mehr zu sehen. Ich möchte jetzt kurz einen Überblick bieten über die landschaftlichen und über die Regionen Sloweniens und gleichzeitig so ein bisschen versuchen, die unterschiedlichen Charaktere, die in diesen Regionen leben, etwas besser zu charakterisieren. Danach werden wir darüber mit David wieder sprechen. Und zwar bietet Slowenien wirklich landschaftlich alles. Das heißt, es gibt hohe Berge, wie zum Beispiel den Triglav. Der ist mit 2000... Sehr gut ausgesprochen. Ja, das Kärntner halt. Mit 2864 Meter befindet das Tisa in den Julischen Alpen. Das heißt, das ist eine hochalpine Landschaft im Nordwesten des Landes. Es gibt Hügellandschaften in der Nähe von Maribor zum Beispiel, Tiefebenen im Osten, Beckenlandschaften im Raum von Ljubljana bis zu weiten Wäldern im Süden. Und ja, sogar etwas mehr gibt es in Slowenien, und zwar 46,6 Kilometer Adriaküste, quasi mit Mittelmeer-Feeling. Das weiß jeder Slowene auswendig, wie viel das genau sind, weil das ist sehr wichtig für die slowenische nationale Identität. Der Küstenstreifen. Die 46 Kilometer. Genau, 46. Slowenien ist aber relativ regional stark gegliedert. Das ist immer einerseits ein geschichtlicher aus geschichtlichen Gründen herausgewachsen, weil die Regionen immer zu unterschiedlichen Herrschaftsgebieten gehört hatten. Genauso wie in Österreich herrscht ein starker Lokalpatriotismus vor, den man nicht unbedingt immer ernst nehmen muss. Aber es gibt so etwas wie Stereotype oder Witze über die jeweils andere Regionsteile. Und bevor ich jetzt zu den Regionsteilen in Slowenien komme, möchte ich einen mir sehr ans Herz gewachsenen Song noch präsentieren. Und zwar Kingston, das ist eine slowenische Band, die hat Danes je moj dan, das heißt so viel wie heute ist mein Tag, das habe ich jetzt auch schon gelernt. Und diesen Song, den gibt es jetzt hier. Stop. svoja, pisati baloni in papaja, najdi svoje sanje tu, bye bye negativa, ultra huda je sezona, u zoni puni su nikona, trese i ovce huderite, i stopšite lite, e e. 300 kosmatik, a po mir, a lebo! Alo, stari, pa tu ni do mene kosmate. Party je prava bomba, ali alarma, predobra karma, pola elana, sa nas vejana, priduži se, pove na glas. Danes je moj dan, najostane sonče nasmejan. Danes je moj dan, najostane sonče nasmejan. Danes, hier Moidan, Kingston, hier bei Radio Auslandsdienst. Heute zu Gast David Diefenthaler. Er wird uns über Slowenien berichten. Jetzt möchte ich kurz, wie angekündigt, die Regionen vorstellen. Und zwar beginnen wir mit der Region Primorska. Das ist so viel wie auf Deutsch Küstenland, Küstengegend. Hier in dieser Gegend, das ist die Gegend ganz am Meer, herrscht ein mediterranes Klima vor. Und den Menschen wird ein offener, emotionaler, geselliger Menschencharakter nachgesagt. Typische Mittelmeerbewohner eben. In der Küstengegend selbst lebt eine italienische Minderheit. Zweisprachige Ortstafeln sind hier aber im Gegensatz zu Kärnten schon einige Jahre Standard. Hier liegt auch der wichtigste Hafen Sloweniens und auch der einzige, Koper und die slowenische Riviera mit den bekannten Badeorten Portorož oder Piran. Dann folgt die Notranska oder Dolenska, das ist die Innerkrain oder die Weißkrain. Das liegt im Südwesten und Südosten Sloweniens. Dieses Land ist total gegensätzlich, geprägt vor allem durch Land, Wald, Karst, wenig Zivilisation, viel Natur, wunderschöne Naturschauspiele gibt es hier, wie zum Beispiel den See von Kerknica. Dieser See verschwindet im etwa im Sommer komplett, um dann im Winter wieder komplett aufzutauchen. Der wird eben so gespeist von gewissen Flüssen. Dann kommen wir zur Oberkrain. Die Oberkrain repräsentiert Sloweniens Alpenwelt, ist vor allem mit Kärnten sehr eng in Verbindung, grenzt auch daran. Hier gibt es viele Berge, Täler. Die berühmte Volksmusik von Slavko Ausenik kommt genauso von hier wie die Cremeschnitten aus Bled. Bekannt sind auch vielleicht noch die Skipisten von Kranjska Gora und die Weltcup-Schanze in Planica. Innerhalb Sloweniens gelten die Oberkrainer jedoch als geizig, was auf die geschichtlich gesehen frühere Industrialisierung des Landes zurückzuführen ist. So gibt es zum Beispiel einen Witz, also ich habe jetzt von jeder Region oder von fast jeder Region so einen kleinen Witz vorbereitet und werde ihm David danach fragen, ob das wirklich so ist. Und zwar, ein durstiger Tourist kommt in der Oberkrain zu einem Haus. Er fragt den Hausherrn nach einem frischen Glas Wasser. Dieser antwortet jedoch: Ich glaube, der Nachbar hat aber noch kälteres Wasser als wir. Somit quasi um die Geizigkeit der Oberkrainer, wie sie, die dieser Gegend eben nachgesagt wird. Dann folgt das Prekmurje, das Übermoorgebiet, das ist jetzt ganz im Osten von Slowenien gelegen. Hier ist es überwiegend flach, geprägt durch die pannonische Tiefebene. Auch hier gibt es eine Minderheit, und zwar die ungarische. Die Bewohner der Gegend haben einen eigenen Dialekt, der für alle Slowenen, hier sind sich die Slowenen einheitlich einer Meinung, aus den anderen Regionen ist es oft nicht verständlich. Dann folgt Koroschka, Kärnten, das ist eine relativ kleine Zone. Und zwar kam 1918 dieses Gebiet zum SAS-Staat, aus dem sich später das Jugoslawien entwickelte und daraus entfolgend dann in Slowenien. Diese Region ist sehr stark kulturell und historisch mit Kärnten verknüpft. Und über diese Spannungen zwischen Kärnten und Slowenien werden wir später noch ausführlich unterhalten. Jetzt kommen wir in die Gegend, wo Radio Helsinki seinen Sitz hat, und zwar die Steiermark, die gibt es auch in Slowenien, die Steierska. Ich glaube, es wird kaum hier jemand in Graz wissen, oder die wenigsten werden wissen, dass die Steiermark nicht nur der Teil ist, der heute bei Österreich ist, sondern dass es nur einen Teil gibt, der südlich davon liegt, und zwar die Steierska, oder früher wurde sie auch bezeichnet als Spodná Steierska, als Untersteiermark. Und hier ist die größte Stadt Maribor. Diese Gegend ist kulturell sehr, sehr, sehr ähnlich zur nördlichen Steiermark, was auch natürlich auf die jahrhundertelange Zugehörigkeit zum Habsburgerreich natürlich kein Zufall ist. Genau wie in der oberen Steiermark, also dem österreichischen Bundesland, ist diese Gegend vom Weinbau geprägt. Und passend dazu gibt es einen Witz, den man sich über diese Steierz, also wie man die nennt, die Steirer, im restlichen Slowenien erzählt. Was sagt ein Steirer, der an dir drauf fällt, zum Beispiel in Maribor? Er sagt, den einen trinken wir jetzt aber auch noch, dann gehen wir nach Hause. Oder den zweiten Witz, den es noch gibt, man sagt, dass die Durchsetzung einer 0,0 Promille-Grenze in der Steiermark grundsätzlich unmöglich sei, denn 0,5% würden dort schon in der Luft liegen. 0,5 Promille, ja, es ist so, dass in der Steierska halt wirklich irgendwie jeder Weinbauer ist oder jeder jemanden kennt, der Weinbauer ist und deswegen immer sehr, sehr gut versorgt wird mit Flüssigem. Ich war auch einmal, das war sehr lustig, ich war einmal eingeladen in der Steierska bei einer Freundin von mir zu einem Abendessen bei den Eltern und das Erste, was wir gemacht haben, war, in den Keller runterzugehen, in den Weinkeller und Schnapskeller, wo ihr Vater irgendwie Schnaps brennt und den Wein von den Nachbarn einlagert. Und wir mussten jeder, also alle Gäste mussten jeder 4 Schnaps trinken, bevor wir überhaupt zum Essen gehen konnten. Und wir waren dann schon ziemlich illuminiert, wie wir überhaupt angefangen haben zu essen. Das ist eigentlich anscheinend normal dort, ich weiß. Das heißt, die 0,5 Promille waren da schon bei der Begrüßung überschritten. Ich bin natürlich nicht mit dem Auto gefahren nachher. Also, das geht natürlich überhaupt nicht. Und was sagst du zur Geizigkeit der Oberkreiner? Ist das wahr oder? Das kann ich so nicht bestätigen. Aber es ist, also ich kann das nicht aus persönlicher Erfahrung bestätigen, aber es ist so, dass natürlich irgendwie sich ganz Slowenien über diese Geizigkeit lustig macht. Und es gibt wirklich einen Haufen Witze über die Gorenzi heißen die in Slowenien. Also dass sie geizig sind und so. Aber persönlich, mein Opa kommt auch aus, also mein Opa ist nicht direkt aus Gorenzka, aber er lebt jetzt dort. Und deswegen kann ich das jetzt nicht verifizieren, das wäre arg. Jetzt kommen wir noch zur Hauptstadt. Hauptstadt, Leute, du kommst ja aus Wien jetzt, haben generell immer werden von den anderen Regionen immer kritisch beäugt. Jetzt bin ich gespannt. Das ist auch in Graz, die Wiener sind ja Graz immer als Provinz oft an. Und, aber Wien liebt seine Bauern. Nein, Spaß. Das gibt es eben auch in Slowenien. Und zwar in Sloweniens Hauptstadt, auch Davids Wohnort für über ein Jahr. Wir haben uns natürlich noch gesondert unterhalten später. Mit 275.000 Einwohnern ist es die größte Stadt Sloweniens. Und zusätzlich dazu gibt es 50.000 Studenten, die dieser Stadt ein dynamisches und sehr jugendliches Stadtbild verleihen. Die anderen Regionen sind aber klarerweise neidisch auf die Privilegien der Hauptstadt. Es gibt quasi alles dort. Ja. Und daher gibt es auch einen Witz, und zwar, wieso haben die Einwohner von der Gorenzka 2 Gucklöcher in der Tür, also in der Eingangstür? Erstens, damit sie sehen können, wer kommt. Und das Zweite, da haben wir wieder den Neid und den Geiz eben, ob sie sehen, ob er wohl was mitgebracht hat. Und jetzt kommt noch die Aufgabe, wieso haben die Einwohner von Ljubljana überhaupt kein Guckloch in der Tür? Weil eh keiner zu ihnen zu Besuch kommt. Ja, also ich würde das so interpretieren als jemand, der ein Jahr in Ljubljana gelebt hat, dass die anderen einfach nur neidisch sind auf die ganzen coolen Sachen, die es einfach in Ljubljana gibt. Also auf das kulturelle Angebot und auf diese, ja, es ist einfach eine wunderschöne Stadt und es lässt sich dort gut leben und es lässt sich dort gut Zeit verbringen und das Leben genießen. Bevor wir jetzt über Ljubljana sprechen, ist es Zeit wieder für einen Song, oder? Ich freue mich, also ich würde gerne. Und zwar kommt jetzt der Song Homo Sapiens, nicht Homo, sondern Humus. Humus, ja, genau so wie das Essen. Srečna Mladina. Srečna Mladina. Was heißt das? Also Srečna Mladina heißt glückliche Jugend. Die Band ist aber nicht mehr so jung, also die sind alle schon irgendwie so für ungefähr 35, 40 circa. Aber diese Band ist wirklich, also ich habe die einmal entdeckt bei so einem Konzert in einem ganz kleinen Club. Das war auch gratis, so wie viele Kulturangebote in Slowenien gratis sind, was wirklich sehr cool ist für Studenten, die kein Geld haben. Und ich habe die damals entdeckt und das war wirklich eine Band, die mir von Anhieb an extrem gefallen hat und getaugt hat. Also die machen so, ja, wird es eh hören. Das heißt, ja. Hier los kommt geht's. Jetzt Homo Sapiens. Das war jetzt hier auf Radio Auslandsdienst, war das jetzt Homo Sapiens Srečna Mladina. Und jetzt sprechen wir über Ljubljana, über Sloweniens Hauptstadt, den Wohnort von David für ein Jahr, für über ein Jahr. Und beginnen wir mal ganz am Anfang. Wie war das mit der Wohnungssuche? Das war lustig. Ich hab, meine Wohnungssuche ist ziemlich einfach verlaufen. Ich habe zuerst mal ein bisschen so im Internet geschaut, aber das war irgendwie nur so halbherzig. Und dann habe ich einfach mal gefragt bei der Botschaft, bei der österreichischen, ob sie irgendwie Connections haben oder so. Oder irgendwie ein Wissen, der gerade eine freie Wohnung hat oder irgendwie ein freies Zimmer in einer WG. Und dann hat es tatsächlich eine Mitarbeiterin gegeben von der Botschaft, deren Freundin jemanden kannte, wo ich dann nachher eingezogen bin. Also in einer WG. Und die hat mir das irgendwie vermittelt und das war voll unkompliziert und sehr cool. Also dafür bin ich eigentlich sehr dankbar, dass sie das so schnell erledigt hat für mich. Das heißt, es war alles reines Glück sozusagen. Ja, reines Glück. Hat halt gerade passt irgendwie, ich weiß nicht. Aber österreichische Botschaft in Ljubljana, beste. Also wirklich. Und generell, wie würdest du sagen, wenn du Ljubljana beschreiben müsstest in ein, zwei Sätzen, was würde dir zu dieser Stadt einfallen? Ein, zwei Sätze, schwierig. Oder so einfach, wie würdest du die Stadt definieren? Ich will eigentlich die Stadt gar nicht so definieren. Ich kann es vielleicht ein bisschen beschreiben, wie es so ist. Also es ist eine sehr kompakte Stadt mit einem wirklich alten Stadtkern und einem wunderschönen Stadtkern. Alles Fußgängerzone, sehr viele kleine Bars, sehr viele kleine Cafés. Die Leute sitzen irgendwie den ganzen Tag draußen, trinken ihren Kaffee, gehen auf den Markt einkaufen. Am Abend hängt man in irgendwelchen Bars oder Kneipen oder Cafés. Also die ganzen Cafés, die es gibt, die schenken einfach dann am Abend Bier aus. So funktioniert das eigentlich. Und gibt es, dadurch, dass Ljubljana die Hauptstadt ist, gibt es da irgendwann einen Vorteil? Das heißt, gegenüber jetzt einer Stadt wie Graz zum Beispiel? Weil ja doch, es ist ja ungefähr gleich groß. Ja, genau. Ein bisschen größer, aber du hast trotzdem ja... Ich würde jetzt nicht sagen unbedingt Vorteil gegenüber Graz. Also es gibt auch viele Slowenen, die irgendwie nach Graz umziehen. Von Ljubljana weiß ich jetzt nicht so genau, aber von Maribor und so, also der Steiermarker Region, da ziehen viele nach Graz rauf. Aber der Vorteil einfach bei der Hauptstadtsituation ist der, dass du einfach in der Hauptstadt, sind immer die wichtigsten Sachen. Und in Slowenien ist es halt so, dass in Ljubljana die wichtigsten Sachen sind, was Kultur betrifft, was, ich weiß nicht, auch Politik und solche Sachen betrifft. Und in Österreich ist es halt Wien, auch wenn Wien viel größer ist als Ljubljana. Aber in Ljubljana hast du eigentlich alles, was du in Wien auch hast, nur in kleinerem Maßstab. Gehen wir mal kurz zum Essen in Slowenien. Das Essen ist ja nicht gerade so unterschiedlich jetzt im Vergleich zu Österreich. Nein, nicht wirklich. Aber was würdest du von den slowenischen regionalen Spezialitäten Sloweniens, was ist dir da am liebsten? Also ich habe mich, muss ehrlich zugeben, mich habe ich mit der Küche in Slowenien nicht so extrem auseinandergesetzt. Also ich habe mich mehr, mit dem Wein auseinandergesetzt in Slowenien. Also der ist wirklich gut. Und was ist der beste Wein von Slowenien? Der beste Wein? Ich bin auf einen Wein drauf gekommen, der ist echt gut. Also Weißwein wäre so, wie heißt der, Malvasia. Den macht man dort in der Primorska. Und dann gibt es aus der Steiermarker Region gibt es so, Refoschk, das ist auch von woanders, jetzt weiß ich. Der Refoschk ist auch gut. Ist auch so ein, das ist ein Rotwein. Aber das ist halt so lustig, weil in Ljubljana irgendwie jeder, ich habe auch immer Wein bekommen von meinen Freunden und Kollegen aus dem Museum, weil die einfach, die hatten so viel und die machen ihn halt selber. Und dann haben sie mir einfach so, ja, willst du einen 10-Liter Kanister Rotwein haben? Und ich so, ja, okay. Ich meine, ich weiß nicht, was ich mit 10 Litern Rotwein machen soll, aber ich nehme es halt mal. Hast du generell, es gibt ja zwei große Biere in Slowenien, Union und Laško. Genau. Und da ist es ja so, in Slowenien ist so eine Vertrauensgrundlage, entweder man ist Laško-Fan und Union gegen. Aber ich war auch befreundet mit Leuten, die Union trinken. Also ich habe Laško lieber, das muss ich klarstellen hier. Ja. Laško ist besser. Laško ist viel besser, wirklich. Das ist eine slowenische Grundsatzdebatte. Nein, aber das stimmt wirklich. Das ist so eine, also es ist so wie in Wien, wenn du gefragt wirst, keine Ahnung, Rapid oder Austria, fragt dich in Ljubljana jemand, der dich kennenlernt, fragt dich Union oder Laško. Spätestens, wenn ihr das erste Bier trinkt, gemeinsam stellt sich diese Frage. Eine wichtige Frage. Und ja, Laško ist, ich glaube, die Brauerei ist irgendwo in der Steiermark. Genau. Und Union ist in Ljubljana eben. Genau, neben einem Museum, zufälligerweise, in dem ich gearbeitet habe, ein Jahr. Aber Union schmeckt einfach nicht so gut wie Laško. Keine Ahnung. Und generell bist du in dieser Zeit, in diesem einen Jahr, in Slowenien viel herumgekommen? Oder hast du viel von deinem Land kennengelernt? Ich würde schon sagen. Dienstreisen sozusagen. Also Dienstreisen hatte ich jetzt nicht wahnsinnig viele. Ich war, einmal war ich sogar in Kroatien mit einem Museum. Das war lustig. Und einmal in Koper und dann sind wir noch zu so einer Außenstelle vom Museum öfters gefahren, in Brestanica, das ist so Richtung Zagreb. Aber ich würde sagen, ich habe schon relativ viel gesehen, weil ich halt irgendwie schon in jeder Region jetzt war. In der Gorenska kenne ich mich eh ganz gut aus, weil da wohnt mein Opa. Und dort das Sotschertal, dort war ich auch im Sommer. Dann war ich ein paar Mal in Piran, in eben Brestanica, also das ist so südöstlich. Und dann eben in der Steierska, wo eine Freundin von mir herkommt. Wie gefällt dir Maribor, die zweitgrößte Stadt? Gefällt mir, naja, ich finde es ein bisschen verschlafen, muss ich ehrlich sagen, Maribor. Maribor hat eine coole Kultur, aber Maribor ist so das Graz von Slowenien, weißt du? Also die zweitgrößte Stadt. Ja, genau. Aber es ist nicht verschlafen, Graz ist nicht Graz verschlafen. Ist nicht verschlafen, stimmt. Also Graz ist gegen Maribor ist es schon wirklich sehr aufgeweckt. Aber Maribor ist mir eher ein bisschen verschlafen vorgekommen. Es gibt so ein cooles Festival dort, Lent Festival heißt es, im Sommer. Aber es ist alles ein bisschen dörflich und ja. Mit viel Wein. Mit viel Wein, sonst haltest du es nicht aus dort, genau. Gut, jetzt wieder Zeit für einen Song. Und zwar der nächste Song, den wir jetzt geplant haben, den darfst du jetzt anmoderieren. Super, welchen denn? Und zwar ich kann das nicht lesen. Nespava Mala Moja, Musica Dox Vira. Ja, das ist ein super Lied. Also, bevor das ich muss kurz was sagen über das Lied. Also das Lied ist von Bielo Dugme, das ist so eine Jugo-Rock-Band aus den späten 70er, Anfang 80er. Woher aus? Ich glaube, sie sind aus Serbien. Serbien oder Kroatien. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aus welcher Stadt sie sind. Ich glaube, die Mitglieder sind aus mehreren Städten und das ist so ein klassisches Rock-Quartett irgendwie. Und die hatten damals, irgendwie in den, also Anfang der 80er, hatten die so ein paar so revolutionäre Plattencover. Das war halt damals irgendwie noch nicht so einfach mit Kommunismus und so. Kommunismus kann man ja nicht sagen. Sozialismus. Was ist alles erlaubt, was ist nicht erlaubt in der Musik? Und die haben so ein bisschen die Grenzen verschoben mit ihren Songs und die haben auch über obszöne Sachen gesungen, über Sex, über Drogen. Es war ein bisschen so Velvet Underground von Jugoslawien. Und ja, das Plattencover, wo auch dieser Song drauf ist, das ist so, da sieht man die Brust von einer Frau, also nicht ganz ohne irgendwelches Gewand, aber es ist halt so, keine Ahnung, es ist halt ein sehr tiefer Ausschnitt und das war damals ein Skandal. Also. Das heißt, etwas, die haben damals schon die Teilung. Die waren damals schon revolutionär. Naja, die Teilung vorweggenommen würde ich jetzt überhaupt nicht so sagen. Oder Demokratisierung, aber, sagen wir so. Aber sie waren irgendwie so Vorreiter gegen die Zensur, ein bisschen, ja. Das heißt, das hören wir uns jetzt an. Rock and roll. čuje. Zaigramo skupa, cijelo društvo tuje. Tata spala, svuda je tama. Niko neće znati da si bila s nama. Čekat ću te još trenutak, dušo moja. Onda odo plesat sam. Onda odo plesat sam. Sam. Das war jetzt Nespavai Mala Moja von Bielo Dume hier bei Radio Auslandsdienst. Und wir gehen jetzt gleich weiter und zwar zum Bereich der Arbeit, die David Inubiana verrichtet hat. Denn die Beschäftigung mit der slowenischen Geschichte ist immer auch eine Beschäftigung mit der eigenen Geschichte, insbesondere der südösterreichischen Geschichte. Und der David hat gearbeitet am National Museum of Contemporary History. Jetzt kannst du wenig aussagen. Falls irgendjemand vom Museum zuhören sollte, ich habe das auf Facebook vorher geteilt, und wenn wirklich irgendwer zuhören sag, sollte. Sag einen Satz auf Slowenisch oder zwei, drei Sätze, das wird mir jetzt, damit wir ein bisschen internationaler werden. Ja, was soll ich sagen? Wir haben sicher auch Zuhörer, die jetzt gerade da pendeln zwischen Maribor und Graz. Deswegen. Glaubst du, ja, Muzej Novejše Zgodovine, jetzt bin ich da. Ja, sporočam, res, sporočam, dol, da ste vsi v redu, pa da je Saša v redu, pa da je temnica v redu, pa da je direktorica v redu, res. Fino je zdaj tukaj gor, ampak... Dober večer. Dober večer, ja, to sem pozabil. Ja, wie generell sah der Beginn deiner Arbeit in Ljubljana aus? Hast du, wie waren die ersten Wochen, wie war der erste Tag, warst du da nervös oder wie sah das aus am Beginn? Nervös? Keine Ahnung. Es war schwierig am Anfang, weil ich nicht so viel Slowenisch konnte, das war eher das Problem am Anfang und weil nicht alle irgendwie im Museum auch so gut Englisch konnten, aber ja, es war cool. Ich habe am Anfang, die ersten zwei Wochen, glaube ich, habe ich eigentlich nur, da haben wir gerade so das Archiv umgesiedelt und ich habe die, also wir haben irgendwie einen Teil von dem Archiv in so ein Lagerhaus geschafft, das außerhalb von Ljubljana ist, weil es einfach schon zu viel geworden ist und wir haben diese ganzen Sachen katalogisiert und verpackt und so weiter. Das war ganz cool, also was da für Sachen aufgetaucht sind, so alte Radios, alte Kameras, irgendein Armeezeug, alte Chic von 1950 oder sowas, ohne Filter und haben auch ganz anders ausgeschaut. Aber das war lustig. Ich konnte zwar noch nicht Slowenisch zu dem Zeitpunkt und hab nicht wirklich verstanden, was die anderen reden, aber ja, es war interessant. Was waren eigentlich deine Kerngebiete der Arbeit am Museum? War das mehr... Wie kann man sich die Arbeit vorstellen eines Gedenkdieners in Ljubljana? Also in Ljubljana ist es so, wenn du Gedenkdiener bist, dann ist es so, die fragen dich einfach, was kannst du gut? Und dann überlegen sie, wo sie gerade jemanden brauchen. Also man wird praktisch zu allem eingesetzt, was irgendwie gerade anliegt. Also sei das jetzt irgendwie Digitalisierung von Fotos oder das Abtippen von Dokumenten oder auch irgendwie Ausstellungen aufbauen zum Beispiel oder Renovierungsarbeiten im Museum oder Umsiedeln von irgendwelchen Archiven, so wie ich vorher gerade erzählt habe. Also das habe ich alles gemacht. Und wie ich dann auch schon besser Slowenisch konnte, da habe ich mich dann auch mehr mit so Videoproduktion und so beschäftigt, Video und Fotos. Habe ich ein paar Videos gemacht fürs Museum, also so Filme über bestimmte Ausstellungen und ich habe auch fotografiert fürs Museum für die ganzen Social Media Sachen, habe ich Fotos gemacht, also für Facebook und den Twitter-Auftritt und so weiter vom Museum. Ja, ich war auch immer der, den sie irgendwie gefragt haben, wenn sie irgendwas nicht wussten beim Internet, wie das funktioniert. Zum Beispiel, meine erste Aufgabe war eine von den ganz ersten so, wie stelle ich dieses Video für YouTube? Und ich wusste schon, wie das geht, aber sie wussten es halt nicht. Und das war eine Sache von 5 Minuten. Und so, wow, du hast unser Video auf YouTube gestellt. Du Zauberer. Und ich so, okay, cool. Das war jetzt nicht wirklich schwer, aber chillig. Das heißt, es war eine sehr abwechslungsreiche Idee. Ja, auf jeden Fall. So. Sehr abwechslungsreich. Also ich habe wirklich ganz verschiedene Sachen. Und ich konnte auch, was ich sehr cool fand, war, dass ich einfach sagen konnte, was ich gut kann Und sie haben mir dann auch solche Arbeiten gegeben, beziehungsweise habe ich einfach gesagt, was ich machen will. Und ich konnte das dann auch machen im Museum. Also das war dann natürlich verstärkt in der zweiten Hälfte von meinem Jahr, weil ich da einfach schon besser Slowenisch konnte. Wenn wir jetzt mal so sehen, das Museum in Ljubljana, wie können wir für unsere Zuhörer noch mitteilen, also eine Delegation des Landesreferats Kärnten hat im Juli oder Juni letzten Jahres... Eine Delegation, du übertreibst. Ja, muss man ja ein bisschen... Ihr wart zu dritt. Genau. Ja, größer ist das Landesreferat Kärnten leider nicht. Okay, gut. Mittlerweile ist es noch kleiner. Aber gut, wir waren halt da in Ljubljana und haben eine Exklusivführung gehalten von dir. Exklusivführung, yeah. Und es, was ich so mitbekommen habe, gibt es eben die Ausstellung der... Eine fixe Dauerausstellung, genau. Und eine Wechselausstellung. Also es gibt eine, ich erkläre, also es gibt immer, also wir haben eigentlich drei Ausstellungsräume, also es gibt einen für die Dauerausstellung, die verändert sich eigentlich nicht, also die handelt das 20. Jahrhundert in Slowenien ab im Prinzip und die verändert sich jetzt nicht substanziell. Und dann gibt es noch zwei Räumlichkeiten für Wechselausstellungen, also die eine ändert sich einmal im Jahr, glaube ich, ja, einmal im Jahr. Und die andere ändert sich öfters, also alle 2-3 Monate ungefähr. Das sind auch oft Fotoausstellungen. 1914, 2014, das war das große Gedenkjahr, genau. Beginn Erster Weltkrieg, Attentat von Sarajevo. War das bei deiner Arbeit, hat diese Arbeit, wurdest du von diesem großen Gedenkjahr beeinflusst? In Österreich waren die Zeitungen voll, es gab Sonderbeilagen, war das in Slowenien ähnlich? Das war in Slowenien sehr ähnlich. Also mich hat das natürlich dann noch mehr irgendwie beeinflusst oder ich hatte noch mehr damit zu tun, weil ich halt im Museum gearbeitet habe und wir zu dem Zeitpunkt eine Ausstellung vorbereitet haben zum Ersten Weltkrieg, also in dem Jahr, in dem ich dort war, und die wurde dann auch eröffnet im Juni letzten Jahres. Und da habe ich auch relativ viel mitgearbeitet. Also ich habe da, meine Aufgabe war dort, so eine Liste zu erstellen mit allen gefallenen slowenischen Soldaten, die im ganzen Ersten Weltkrieg gefallen sind, weil es vorher irgendwie noch nie Forschungsarbeiten dazu gab und keine komplette Liste, sondern immer nur so regionale Sachen. Und es gab noch nie irgendwie so eine richtige Zahl, wie viele Soldaten slowenische sind jetzt wirklich gefallen in der K&K-Armee im Ersten Weltkrieg. Das habe ich zum Beispiel für die Ausstellung gemacht. Und generell, wie würdest du sagen, wie in der Öffentlichkeit in Slowenien spielt die Geschichte des 20. Jahrhunderts für diese Menschen eine Bedeutung, also für die breite Öffentlichkeitsmasse, gerade der Erste Weltkrieg? Naja, der Erste Weltkrieg, da ist das so ähnlich wie in Österreich, würde ich sagen. Also der Erste Weltkrieg ist schon relativ weit her, also weit her ist falsche Formulierung, aber es ist schon relativ lang her und weit weg. Eher eine Rolle in der Öffentlichkeit, also der Zweite Weltkrieg und so, das ist sehr präsent in der Öffentlichkeit. Die Zeit vom Sozialismus natürlich auch, weil das einfach noch sehr viele Leute erlebt haben, die jetzt auch in Slowenien leben. Also jeder, der irgendwie älter ist als 30, hat das erlebt. Was würdest du sagen, wo sieht man noch die Auswirkungen dieser kommunistischen Zeit im Alltag Sloweniens? Schwierige Frage. In der Architektur ist es teilweise nicht zu übersehen, wenn man diese Zelauska Cesta da Richtung Norden Richtung Norden fährt vom Stadtzentrum, da sieht man noch die Plattenbauten. Ja, auch die Innenstadt, also teilweise so das Parlament, also das ist diese Nova Ljubljanska Banka, die hat irgendwie so ihre Zentrale dort, das ist eine Bank und das ist halt ein Prachtbau des Sozialismus, also Betonburg bis zum geht nicht mehr. Aber so im Alltag, das kann man so schwer festmachen, weißt du, also so sozialistische Einstellung im Alltag. Es gibt viele Leute, auch ältere irgendwie, das ist mir auch im Museum begegnet, die irgendwie gesagt haben, ja, früher war alles besser und so. Also das gibt es in Österreich auch. Ja, aber die beziehen das dann eher auf solche Sachen, wie dass einfach im Sozialismus wirklich jeder eine Arbeit hatte, zum Beispiel. Und wirklich jeder. Also da hat einfach jeder eine Arbeit. Und es gab einfach ein gewisses Maß an Wohlstand, das war jetzt nicht exorbitant oder so, aber es war auch nicht so schlecht. Also die Leute hatten genug Geld immer zum Überleben und es hatte jeder eine Arbeit. Ich will das jetzt überhaupt nicht verherrlichen. Ich hoffe, das kommt irgendwie da nicht in... Das kriegt niemand in den falschen Hals, aber Das sind was meine Wahrnehmung. Die Gründe für das Auseinanderbrechen Jugoslawiens waren ja vor allem die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Norden und zwischen dem Süden. Ja. Und der Zehntagekrieg, da hat sich Slowenien ja relativ leicht befreit, sagen wir so, aus dem der Bundes... Naja, die Armee ist abgezogen, die serbische, ja. Nach 10 Tagen. Und würdest du sagen, wird dieser Krieg, dieser kurze Krieg, wird der noch beleuchtet oder eher kaum? Oder ist das mehr so, ja, das ist so passiert? Also, der 10-Tage-Krieg ist natürlich extrem im Gedächtnis verankert, weil das einfach so kurz erst her ist. Aber dieser Krieg wird zum Beispiel sehr gerne belächelt von anderen jugoslawischen, also ex-jugoslawischen Staaten, zum Beispiel Kroatien, wo einfach Krieg ganz was anderes bedeutet. Also dort gab es einen richtigen Krieg und der 10-Tage-Krieg in Slowenien war natürlich auch ein Krieg, aber ich weiß nicht auswendig, wie viele Leute dabei umgekommen sind. Also es war im Vergleich zu dem, was in Jugoslawien danach passiert ist, wirklich ein Lehrhalschaus. Also und deswegen wird über den Krieg nicht so viel geredet in der Öffentlichkeit in Slowenien. Was eher präsent ist, ist so diese Befreiung von Slowenien. Also dieser Umbruch, das ist viel mehr in der Öffentlichkeit präsent. Also dieser Widerstand gegen das sozialistische Regime und der demokratische Umbruch. Also das wird viel mehr diskutiert. Das heißt 1990, 1991, genau. Oder der Prozess, genau. Der schon früher begonnen hat oder vor allem diese Jahre? Diese Jahre, also vor 90, 2-3 Jahre vor 1990. Wo das wirklich aufgebrochen ist in der Gesellschaft und auch in den Medien. Also wo es immer mehr, und da gab es dann Radio Student, also es ist ein linker Studentensender, den gibt es auch noch heute und der ist, oder die Zeitschrift Mladina, also die waren alle ganz stark beteiligt bei diesen Bewegungen, bei dieser Unabhängigkeitsbewegung. Ich würde sagen, es ist noch Zeit für einen Song, bevor wir dann langsam zum Ende kommen. Und zwar kommt da jetzt Average Beer von Move Knowledge. Move Knowledge, man. Ja, über das ist abgeschnitten. Ganz, ganz kurz vielleicht über die Band zu sagen. Der Sänger von der Band heißt Ntoko und der hat auch ein echt super, der spielt auch Solo und er ist so ein Rapper und normalerweise rappt er über Elektro-Beats drüber, die er selber produziert, auf Slowenisch und auf Englisch. Also er ist der beste Rapper für mich aus Slowenien. Und das ist aber eher so eine Rock-Dub-Formation und das zeigt einfach nur, wie vielseitig der ist. Ein Toko for life, wirklich. Der Typ kann es einfach. Das hören wir uns jetzt noch an. Ja, Average Bear, Move Knowledge Mind, war das jetzt. Bevor wir zum Ende kommen unserer heutigen Sendung, möchte ich David noch kurz um ein Fazit bitten. Und zwar, was ist dieser, zusammenfassend, was war für dich Gedenkdienst? Wieso hast du, was hast du mitgenommen fürs Leben von dem Gedenkdienst? Und ja, würdest du es einem jungen Menschen empfehlen, Gedenkdienst zu machen? Und würdest du ihn empfehlen, in Slowenien Gedenkdienst zu machen? Auf jeden Fall. Sonst ja, hätte ich es ja nicht gemacht. Na, aber was ich auf jeden Fall sagen will, also mir ist dieses Gedenken, also es ist auch ein, ich beschäftige mich viel damit eigentlich, auch mit dem Zweiten Weltkrieg und Nationalsozialismus und so weiter. Und dieses Gedenken, also ich finde das wirklich sehr wichtig, auch was Zeitzeugen zum Beispiel betrifft. Also ich war jetzt erst letztens im Burgtheater, also da gibt es eine Vorstellung, die heißt Die letzten Zeugen und da geht es um Zeitzeugen, die sprechen dort. Und dieses Gefühl, das man hat, wenn dir jemand berichtet, was dort passiert ist, das ist unvergleichlich mit allem, was du aus Filmen oder aus Geschichtsbüchern oder von wo auch immer irgendwie herbekommst. Und ich denke, weil manche Leute sagen ja, okay, man soll das jetzt ruhen lassen, Nationalsozialismus, okay, es war vielleicht scheiße, aber reden wir nicht so viel drüber, weil das ist vorbei und wir können es eh nicht mehr ändern. Aber ich denke einfach, dass man das wachhalten muss. Und jetzt überhaupt, wo einfach sehr viele Zeitzeugen schon über 90 sind und wahrscheinlich bald sterben werden, ist es umso wichtiger, dass es Leute gibt, die sich damit beschäftigen und die diese Erinnerung weitergeben. Und ich glaube, der Gedenkdienst ist wirklich der beste Weg, wie man das machen kann. Also du würdest an heutigen einen empfehlen, wieder natürlich Gedenkdienst zu machen? Auf jeden Fall. Also es ist ein Jahr im Ausland. Noch dazu bekommt man Unterstützung vom Staat Österreich finanziell und man darf einfach einer coolen Arbeit nachgehen. Ich meine, ich kann das jetzt nur für Slowenien bestätigen, aber ich glaube, dass es auch bei den anderen Gedenkstellen so ist. Danke. Leider ist unsere Zeit schon fast zu Ende. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich fürs Einladen. Wir können jetzt eh noch weiterreden, aber leider ist die Zeit. Werden wir eh nachher noch. Auf jeden Fall möchten wir noch kurz hinweisen, Radio Auslandsdienst gibt es auch auf Facebook natürlich. Wir freuen uns hier wie immer über ein Gefällt mir. Auf der Website www.radio.auslandsdienst.at gibt es sämtliche bisherigen Sendungen als Podcast zum Nachhören, ebenso auch diese Sendung. Und wir generell verabschieden uns jetzt und freuen uns am Freitag, dem 20. März, gibt es die nächste Sendung hier auf Radio Helsinki. Die Vereinigten Staaten von Amerika, USA werden hier unser Thema sein. Und jetzt kommen wir hier, gibt es noch einen kleinen Song zum Abschluss, und zwar Dinkara Kovac mit Wound and Wound. Das war der Eurovision Song Contest Beitrag Sloweniens dieses Jahr. Adio. I'm gonna show you how to live. I'm gonna hold your heart in hand. I'm gonna make you